bisschen dich ähnlich. Gib mir vom Penis, ich hoffe, du verstehst mich. Verstehst du mich? Machen auf Freunde machen auf komisch. Jeder von denen ist treu, solange bei dir was zu holen ist. Ich bitte dich, Alter, verschon mich. Ich mach mein Geschäft, mach du deins, wo auch immer. Aber dieses Scheißhaus hier ist besetzt. Und sag deinem selbsternannten Label-Chef, ich brauch sein Label nicht. Sag ihm, ich teile nur mit der Familie. Und außerdem ist sein Label wack. Nur die Zahlen zählen. Sie kommen mit Platteverträgen, doch ich will die Zahlen sehen. Ich will dich mit eigenen Augen bezahlen sehen. Zeig mir den Check, ey. Früher noch hatte ich Träume, doch Dinge wie diese verfliegen. Mittlerweile empfinde ich nur Reue. War mit 21 geschieden, hab 5 Mille verliehen. Und ich warte auf die Kohle noch heute. Nenn es dumm oder jung und naiv. Ich kann, dass ich Fehler begehe. Ich leugne keine Trauer und Tränen, wie die mir so ich denk. Wenn ich dir sag, was ich denke, ist es dir unangenehm. Willst du, dass ich dich belüge? Wenn es so sein sollte, schäm dich. Ich will nichts von dir wissen, denn es interessiert mich eh nicht. Frag nicht, wie's mir geht, es interessiert dich eh nicht. Geh mir vom Venus, ich hoffe, du verstehst mich. Verstehst du mich? Es interessiert dich eh nicht. Gib mir vom Penis, ich hoffe, du verstehst.